Wir sind in Amsterdam, in der Marnixstraat, in dem alten, düsteren Bau des Polizeipräsidiums, in einem großen, grauen Raum der Mordkommission. Eines Tages war hier aus unerklärlichen Gründen ein komplettes Schlagzeug abgestellt worden. Keiner wusste von wem. Das ist Adjutant Hoepstra, ein Mann, der die Welt mit leichten Zweifeln akzeptiert. Um die 50 und verheiratet, wenn auch nicht glücklich. Zerknitterter Anzug aus bestem britischem Material, dunkelblau mit Nadelstreifen, silbergrauer Bürstenhaarschnitt. Ich bin nicht eitel. Vor langer Zeit hatte er als Drummer in der Schulband gespielt und als das Schlagzeug da plötzlich in seinem Zimmer stand, hatte er es angeschaut und sich geweigert zu ermitteln, wer der Eigentümer sein könnte. Nach einigem Üben hatte er zu seiner alten Form zurückgefunden. Und das ist Brigadier de Gier, der mit dem Adjutanten das Zimmer teilt und ihn gern auf der Querflöte begleitet, die ebenfalls aus seiner Schulzeit stammt. Nur so zum Spaß. Zehn Jahre jünger und Junggeselle, den tadellosen blauen Jeansanzug von einem illegal eingewanderten Türken maßgeschneidert, den Seidenschal locker ins offene Hemd gesteckt und den breiten Schnurrbart sorgsam nach oben gebürstet. Ein hübscher Mann, wie die Frauen sagen. Wann immer die Gelegenheit sich bot, improvisierten sie gemeinsam. Ganz leise natürlich, denn leises Spielen ist die wahre Kunst. Zwei ganz gewöhnliche Männer in einem großen grauen Zimmer in der Marnixstraat in Amsterdam. Denn Amsterdam ist eine freundliche Stadt. Ja, Amsterdam ist eine freundliche Stadt. Nur heute zeigte sich das Wetter von einer seiner unfreundlichsten Seiten. Der blonde Affe. Kriminalhörspiel nach dem Roman von Jan-Willem van de Wetering. Bearbeitung und Regie Peter Michelaniges. Ein ganz schönes Lütchen. Es war schon spät, aber sie waren noch zusammengeblieben, um zu spielen. Ein unangenehmer Wind. Der Sturm, der sich mit einem tödlichen Sog kühle Luft angekündigt hatte, war zum Orkan angewachsen. Ein ganz schönes Lüftchen. Es dürften kaum noch Leute unterwegs sein, was? Der Wind heulte an den Fassaden der Häuser entlang und zerrte an Ladenschildern und Dachrinnen. Bäume waren umgestürzt und versperrten die Straßen. Der Wind wird direkt auf meinem Balkon stehen und meine Pflanzen rausreißen. Was wollen die denn noch? Wir sind da längst zu Hause. Brigadier de Gier. Franz van Mierestraat, 53, eine tote Frau. Ist die Gartentreppe runtergefallen, hat sich vermutlich das Genick gebrochen. Der Sanitäter sagt, sie sei tot. Wahrscheinlich ist er die Treppe runtergeweht worden. Dieser Idiot von Sanitäter. Als sie losfuhren, erfasste der Sturm den Wagen an der nächsten Straßenecke. Plötzlich regnete es stark. Sie sahen kaum etwas und schlitterten mehr, als dass sie fuhren. Die Frau wird auch nicht wieder lebendig, wenn wir gegen einen Baum fahren oder in der Kracht ertrinken. Die Franz van Mierestraat war ruhig und vornehm. Breite Bürgersteige und große Platanen. Hohe, schmale Häuser aus der Zeit der Jahrhundertwende. Der Hund. Er boxte dich hier leicht in die Seite. Der Hund, verdammt nochmal, der Hund. Dieselbe Adresse, vorgestern. Cardoso hat sich um die Anzeige gekümmert. Dich hier stieß einen Pfiff aus. Dieselbe Adresse, vergifteter Hund. Stimmt. Gestern hat er davon erzählt. Er habe einen Verdächtigen. Ein Mann, der gegenüber von der Rückfront wohnt. Die Gärten grenzen aneinander. Der Labortest hat Arsenvergiftung ergeben. Ein vergifteter Hund und eine Frau mit gebrochenem Genick. Eine Kleinigkeit geschieht und dann geschieht etwas Bedeutendes. Da muss eine Verbindung bestehen. Der Sanitäter war zu ihrem Wagen gekommen. Mein Kollege wartet drinnen auf euch. Die Tochter der Frau ist etwas verstört. Er beruhigt sie. Doch hier betrachtete die Haustür. Zwei Namensschilder und zwei Klingeln. Hélène Carnet, Gabrielle Carnet. Die Tür öffnete sich. Ein schlechter Abend. Ein sehr schlechter Abend. Ich sollte zu Hause sein, heiß duschen und einen starken Tee trinken. Gabrielle Carnet stand mit verweinten Augen da. Guten Abend, hier Frau. Wir sind von der Polizei. Hoepstra folgte dem Sanitäter zu einer geschlossenen Veranda. Sie gingen durch die Tür zum Garten. Hier. Am Fuß der Treppe lag Hélène Carnet, eine durchnässte, traurige Gestalt. Der Sanitäter zog die Decke weg. Der Kopf war nach hinten in einem unnatürlichen Winkel weggeknickt. Ihr Mund lächelt. Er trat über die Leiche hinweg und hockte sich nieder. Kein Lächeln. Ein Zähnefletschen. Er ging zurück zur Treppe. Doch, ein Lächeln. Zweifellos ein Lächeln. Beide Gesichtsausdrücke hatten einen gemeinsamen Nenner und der hieß Sieg. Irgendetwas hat sie Sekunden vor ihrem Tod übermütig gestimmt. Krebstra veranlasste die übliche Routine. De Gier war im Korridor mit der jungen Frau ins Reden gekommen. Ich weiß nicht. Sie schob ihr Haar zur Seite und verschmierte dabei Wimperntusche. Ich bin vor etwa einer Stunde nach unten gegangen. Mutter trinkt gern einen, schläft manchmal vor dem Fernseher ein. War Ihre Mutter Alkoholikerin, Ihre Frau? Ja, nein. Ich meine, hat sie jeden Tag getrunken? Meist, aber nur Wein. In der letzten Zeit habe ich sie nicht mehr oft gesehen. Wir lebten getrennt. Er mochte das Mädchen nicht. Wir kamen nicht miteinander aus. Ich bin fast 30 und brauchte meine eigenen vier Wände. Sie war zweifellos attraktiv. Sie lügt. Sie muss die Treppe hinuntergefallen sein. Sie gingen durch den Korridor zu der Veranda. Krebstra hatte die Tür zum Garten geöffnet. Hier ist kein Wind. Diese Gärten liegen sehr geschützt. Ja. Wie konnte ein so schrecklicher Unfall nur passieren? Er zeigte auf einen glatten goldenen Ehering, der auf dem Fußboden neben der Tür zum Garten lag. Das ist der Ring meiner Mutter. Sie kämpfte mit den Tränen und biss auf ihr Taschentuch. Tut mir leid, Jungfrau. Auf einem niedrigen Tischchen stand ein Weinglas. De Gier ging in die Küche und fand den Abfallbehälter unter der Spüle. Noch ein Weinglas. Abgebrochener Stiel. Er stocherte in dem Plastikbeutel herum und fand mehrere Zigarillostummel mit Plastikmundstück und etwas Asche. Also doch ein Besucher. Es klingelte. Der Kommissaris und Cardoso kamen mit den anderen. Ich glaube, Konstabel Cardoso und Jungfrau Carnet kennen sich bereits. Es ging um ihren vergifteten Hund. Der Kommissaris und Cardoso gingen mit Gabrielle Carnet nach oben in ihre eigene Wohnung. Gabrielle Carnet machte Kaffee und lächelte. Erzählen Sie von Ihrer Mutter, Jungfrau Carnet. Wie war sie? Gabrielle machte eine vage Handbewegung. Und Ihr Vater? Mutter war nicht verheiratet. Ich weiß nicht, wer mein Vater war. Das Thema wurde umgangen. Wenn ich es aufbrachte, wich sie meinen Fragen aus, also habe ich es aufgegeben. Mit Männern hatten wir in der Familie wenig Glück. Sie sagte es ohne Groll. Meine Mutter hat eine Weile in Paris gelebt. Sie hat Chansons in Nachtclubs gesungen. Sie hat sich sehr gut gestanden, bis sie schwanger wurde. Und dann ist Ihre Mutter nach Holland gekommen? Meine Großmutter hatte hier Freunde. Mutter gefiel es hier und so ist sie geblieben. Hat sie wieder gesungen? Nein. Sie hat ein Geschäft. Carnet und Co., Möbel. Hauptsächlich italienische. Mutter war sehr geschäftstüchtig und hatte Glück, denke ich. Ach, Minja Bergen, Ihr Teilhaber, wissen Sie, ich hätte ihn anrufen sollen. Das hat morgen noch Zeit. Er hat Ihre Mutter das Geschäft mit ihm aufgebaut. Er ist etwas später eingestiegen. Nach einiger Zeit wurde er Direktor und Teilhaber. Sie überließ ihm ein Viertel der Anteile. Entschuldigen Sie die Frage, Jungfrau, aber hatte Ihre Mutter enge Beziehungen zu Männern? Gabrielle kicherte, ein gewöhnliches Kichern, wie in einer billigen Bar. Mutter hatte einen Geliebten. Er kam einige Jahre lang, aber das Verhältnis ging in die Brüche. Wie heißt er? Vlöten. Jan Vlöten. Aber alle nennen ihn nur den blonden Affen. Der Erb. Mochten Sie ihn? Oh ja. Aber die Verbindung ging in die Brüche. Wann war das? Vor etwa 2 Jahren. Aha. Sie sind sicher, dass Ihre Mutter heute keinen Besuch hatte? Ich weiß nicht. Auf dem Tisch stand nur ein Glas, als ich nach unten kam. Ich habe auch die Klingel nicht gehört. Aber die Klingel ist nicht sehr laut. Der Kommissaris verabschiedete sich. Am nächsten Morgen nahmen sie sich die Berichte der Experten vor. In dem Bericht über die Fingerabdrücke steht, alle Gegenstände und Flächen sind abgewischt worden. Der Arzt behauptet, Hélène Carnet habe sich einen Rausch angetrunken. Sie holten sich Kaffee, den Cardoso ausschenkte. Es gibt noch etwas Interessantes. Den Safe und das Porträt. Der Safe enthielt eine alte Zigarrenkiste mit 300 Gulden und etwas Kleingeld. Und vor dem Safe hing das Bild. Wir brauchen ein Foto davon. Ein Porträt von Hélène Carnet, als sie noch jung war. Sie steht neben einem Piano und singt. Das Bild ist mit Wertheim signiert. Dann machten sie sich an die Arbeit. Die Stadt sah nach dem Sturm desolat aus. 2 Millionen Bäume seien im Land umgeweht, hieß es im Radio. Carnet und Co., Möbel, Einfuhr und Großhandel stand in schönen gleichmäßigen Buchstaben auf dem Schild, das an einer gusseisernen Stange hing. Den Kommissaris plagte sein Rheuma. Gehen wir hinein, Brigadier. Minister Berchen kam ihnen entgegen. Kommissaris, Brigadier, kommen Sie bitte mit. Der Mann passte zu dem Image, das die Firma repräsentierte. Ein tadellos gekleideter Mann, ohne jede Fantasie. Meine Herren? Sie wurden in ein riesiges Zimmer geführt, halb Ausstellungsraum, halb Büro. Möchten Sie vielleicht Kaffee? Den Kaffee servierte Gabriel. Arbeiten Sie auch hier, Frau Carnet? Nur gelegentlich. Wenn Minia Berchen wichtige Kunden erwartet. Heute ist Minia Polini in der Stadt. De Chier bemerkte ein Schimmern an ihrem Hals. Ein Plastikfaden. Sehr dünn. Und an seinem Ende irgendein Gegenstand. Klein, braun und blank. Teilweise verdeckt. Ja, Polini. Die meiste Ware kommt aus Italien. Wir führen auch Möbel aus der Massenproduktion und wir haben uns seit kurzem auf Stühle und Tische konzentriert, die gestapelt werden können. Wir verkaufen an Restaurants, Hotels, Kantinen und so weiter. Seit dem vorigen Jahr sind wir mit den Streitkräften im Geschäft. Wie hoch ist der Umsatz nur so ungefähr? Nun, 8 Millionen im vergangenen Jahr, aber das war ein besonders gutes Jahr. Ein großer Teil entfiel auf Geschäfte mit Heer und Marine. Aber auch in diesem Jahr sollten wir wieder gut abschneiden. Der Kommissaris nickte. Was können Sie uns über Frau Carnet sagen? Ich weiß nicht. Helene ist gestern nicht ins Büro gekommen. Das tat sie sowieso nur noch selten. Früher hatten wir viel mehr Kontakt miteinander, jetzt praktisch schon seit Jahren nicht mehr. Frau Carnet könnte von jemandem umgebracht worden sein, mit dem sie intim befreundet war. Kennen Sie so eine Person? Ich verstehe, was Sie meinen. Also, Helene hatte jahrelang einen Liebhaber, einen Angestellten dieser Firma. Vlöten heißt er. Vor 2 Jahren hat er uns verlassen. Ziemlich plötzlich. Wegen einer Unerfreulichkeit? Ja, so kann man es nennen. Wissen Sie, Helene verliebte sich in Derb. Das ist sein Spitzname. Helene war damals noch in den 40ern und ziemlich attraktiv. Später verfiel sie. Der Wein trug dazu bei. Aber das ist eine andere Sache. Berchen fuhr sich mit der Hand über die linke Wange. De Chier betrachtete Berchens Gesicht genauer. Die linke Seite schien irgendwie angegriffen zu sein. Der Mundwinkel hing etwas herab. Vielleicht hat er einen Schlaganfall hinter sich. Ein Verhältnis mit einem Angestellten, das muss für Sie sehr unangenehm gewesen sein. Ja, er war Verkaufsdirektor, er hat sehr gut gearbeitet. Einige unserer größten Abschlüsse sind sein Werk. Hat Minerv Leuten darauf reflektiert, Chef dieser Firma zu werden? Der Art nicht. Aber Helene wollte ihn direkt auf meinen Stuhl schieben. Und dabei ging es nicht nur um die geschäftliche Seite. Der Ab war Helenes Liebhaber. Und sie schmuste mit ihm hier im Büro. Ich kam mir vor wie ein vollkommener Idiot. Und? Ich musste die Sache auf die Spitze treiben. Ich bot meine Kündigung an und stellte meine Firmenanteile zur Verfügung. Aber Helene hat nicht mit der Wimper gezuckt. Aber Sie sind noch hier. Ja, der Ab. Er überraschte mich. Er stand auf und schrieb seine Kündigung. Er hatte für einen Augenblick die ganze Firma in der Hand, aber er pfiff drauf. Er gab mir die Hand, küsste Helene die Wange und ging. Berchens linke Wange schien noch mehr herunterzuhängen. Die Unterlippe war schlaff geworden. Wir müssen Sie fragen, wo Sie gestern Abend waren, Minister Berchen. Ich war zu Hause. Allein? Ja, meine Frau ist bei Verwandten, meine Kinder sind verheiratet. Ich war allein. Kein Besuch, nichts? Nein. Minia Polini ist gekommen. Bitten Sie Jufu, Gabriel, dass sie sich für eine Weile mit ihm unterhält. De Chier beobachtete fasziniert, wie sich der Zustand der linken Gesichtshälfte des Mannes verschlechterte. Polini. Wenn der Alte nur selbst gekommen wäre, aber er hat seinen reizenden Sohn geschickt. Polini ist immer noch ihr Hauptlieferant. Ja. Ausgezeichnete Qualität, aber seine Preise sind gegenwärtig zu hoch. Deshalb ist der junge Polini hier schon seit 2 Wochen. Ihm gefällt das Highlife hier. Der alte Polini hat sich zurückgezogen. Seine Firma leitet jetzt Francesco, der einige krumme Geschäfte macht. Papa Polini hält seinen Sohn an der kurzen Leine und Francesco lebt aufwendig. Wir erhalten für jeden Kauf 2 Rechnungen. Eine offizielle über 90% und eine unter dem Tisch für 10%. Die Rechnungen über 10% zahlen wir am Jahresende in bar. Das Gespräch war zu Ende. Berchen hielt seine Wange und massierte sie. Cardoso nahm einen Keks und knabberte daran. Er hörte den beiden alten Damen schon eine ganze Weile zu. Ich bin 78. Und ich 82. Auch ihr Garten grenzte an den der Carnets. Und sie hatten ihren Nachbarn beobachtet, einen gewissen Minherr de Bray. Wir haben ihn gesehen, diesen widerlichen Mann mit dem schlechten Benehmen und dem fetten Gesicht. So widerlich wie sein Kater. Er fängt immer die hübschen kleinen Vögel. 20 Pfund böser Kater. Cardoso war schon in jedem Haus mit Blick auf den Garten der Carnets gewesen. Keiner sonst hatte etwas gesehen, aber alle kannten Minherr de Bray, ein widerlicher Kerl. Das wusste er inzwischen aus eigener Erfahrung. De Bray hatte ihm die Tür mit aller Kraft vor der Nase zugeknallt. Wir haben gesehen, wie Minherr de Bray Paul, das ist der Hund der Carnets, gefüttert hat. Mit gehacktem Fleisch. Da sind wir ganz sicher. Ganz sicher. Vor 2 Tagen nachmittags. Die Damen Carnets sind nicht zu Hause gewesen. Paul hat ganz allein im Garten gespielt. Wir haben es genau gesehen. Mit gehacktem Fleisch. Aber warum haben Sie das den beiden Carnets nicht gesagt? Oh, das wäre schrecklich gewesen. Wir haben daran gedacht. Aber wir haben es nicht getan, wissen Sie, weil Sie dann so unglücklich gewesen wären. Aber Sie hätten es uns sagen können. Ja, aber wir haben kein Telefon. Und der Weg zur nächsten Wache ist so weit. Und wir sind nicht mehr so jung. Na, ich bin 82. Und ich 78. Cardoso bereitete 2 Aussagen vor, aber sie wollten nicht unterschreiben. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Aber schließlich unterschrieben sie dann doch. Chrebstra stand vor einer Tür und auf dem Türschild stand Wertheim Kunstmaler. Ein schöner Tag. Hoffentlich bleibt es so. Auf sein Klingeln hin wurde sofort geöffnet. Mein Herr Wertheim? Ich porträtiere keine Männer. Der Mann konnte nur Maler sein. Seine Erscheinung war eine perfekte Kombination aller Attribute, die sich ein Durchschnittsmensch von einem Maler macht. Ich bin Kriminalbeamter, mein Herr. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Dann kommen Sie herein. Sie kamen in ein Zimmer, das aussah wie der Ausstellungsraum eines zweitklassigen Geschäfts. Es ist das erste Mal, dass mich ein Polizist besucht. Was habe ich ausgefressen? Sagt Ihnen der Name Hélène Carnet etwas? Oh ja. Sie ist tot, das stand heute Morgen in der Zeitung. Ich habe ihr Porträt gemalt nach einem Plakat. Das war im folgenden Jahr. Ein altes Plakat, kaputt. Ein Riss ging direkt durchs Gesicht. Eine Schweinearbeit war das. Sie habe in Paris gesungen, sagte sie. Bitte, ich habe die Porträts gemalt und sie hat bar gezahlt und ist gegangen. Nette Frau, hat nicht über den Preis gemeckert. Porträts, sagen Sie. Nicht nur 1? 2. Sie wollte 2 identische Porträts. Also malte ich 2. Blöde Arbeit. Und warum? Nach dem Warum frage ich nie. Warum wünschen sich Leute überhaupt ihr Porträt? Inzwischen statteten der Kommissaris und der Chier Francesco Pollini einen Besuch ab. Er war im Nobelhotel Pulitzer abgestiegen und lag mit einer Erkältung in einem großen Doppelbett. Polizei? Wozu kommen Sie gerade zu mir? Sie haben sicherlich von Frau Carnets Tod gehört. Ja, das ist sehr traurig. Aber ich kenne Signora Carnet nicht gut. Sie sind gestern ausgegangen? Bin etwas essen gegangen. Dann in ein paar Bars. Sturm war sehr schlimm. Kennen Sie Gabriel Carnet? Also ja, ich bin mal mit ihr ausgegangen. Ein paar Mal früher. Jetzt bin ich verheiratet. Die Firma Carnet schuldet Ihnen Geld, nicht doch? Geld? Sie wissen also von dem Geld. Ja, Franco Bergin zahlt nicht. Er verspricht, aber zahlt nicht. Um wie viel geht es? 80.000 Gulden. Sie waren gestern nicht zufällig im Haus der Carnets? Nein. Francesco krümmte sich vor Husten, als sie gingen. Sie riefen im Präsidium an und erfuhren, dass Berchen krank geworden war und seinen Arzt aufgesucht hatte. Der hatte eine Gesichtslähmung festgestellt und Berchen konsultierte deshalb einen Spezialisten. Der Mann macht sich selbst verrückt. Ich bin überzeugt, das ist nichts Ernstes. Sie erfuhren außerdem, dass Hélène Carnet gestern vom Bankkonto der Firma 80.000 Gulden in bar abgehoben hatte. Wenigstens haben wir ein Motiv. Dann trafen sich alle 4 zum Essen. Nach dem Essen nahm der Kommissaris Cardoso mit zu Minherr de Bray, dem bösen Nachbarn der Carnets. Chrebstra und de Chier fuhren zu der Erbsadresse. Vor dem Haus aus dem 17. Jahrhundert parkte ein alter Rolls-Royce, halb auf dem Bürgersteig, halb auf der Straße. Was für ein hübscher Wagen. Krebstra wollte gerade auf den obersten Klingelknopf mit dem Schild Jan Flöten drücken, als jemand sie vom Fluss her rief. Der Mann stand auf der Kabine eines alten Motorbootes, das leuchtend weiß gestrichen war. Wollt ihr was von mir? Ich bin Flöten. Als sie bei dem Boot waren, stand er ab an der Ruderpinne und hielt die Fangleine, die lose um eine große Klampe an der Ufermauer geschlungen war. Polizei. Der Chier gab ihm seinen Ausweis. Netter Mann. Sieht etwas seltsam aus, aber nett. Große, ruhige, blaue Augen, sehr lange Arme. Der Körper eines Affen und die Seele eines freundlichen Mannes. Polizei? Ja, mein Herr Blöken. Mein Kollege und ich möchten Ihnen ein paar Fragen stellen. Trier wollte gerade auf das Boot springen. Da warf der Abt den Ausweis auf die Straße und das Boot fuhr mit voller Kraft davon. Der Brigadier schwebte einen Moment lang in der Luft, dann verschwand er unter der grünlichen, mit Unrat bedeckten Oberfläche des Wassers. Krebstra rannte zum Wagen und verständigte die Wasserschutzpolizei. Fahrt zur Berlachebrück. Wir sind in 5 Minuten da. Unser Verdächtiger ist in einem weißen Motorboot in südlicher Richtung entkommen. 5 Minuten, eine Ewigkeit. Dechirs elegante Aufmachung hatte gelitten, als er von Wasserpflanzen dekoriert wieder aus der Kracht stieg. Krebstra wartete schon mit laufendem Motor und der Wagen schoss sofort davon. Dieser Hund. Er hat den Gang eingelegt und genau in dem Augenblick Gas gegeben, als ich gesprungen bin. Ich hab's gesehen. Und er hat gelächelt, der verdammte Idiot. Ich weiß jetzt, warum man ihn der Ab nennt. Du bist nass? Nass. Wahrscheinlich habe ich mich vergiftet. Ich habe was von dieser flüssigen Scheiße geschluckt. Er schaute auf seine Hände und wischte sie ab. Ich will ihn in einer Zelle haben, Krebstra. In der scheußlichen Eckzelle. Das Polizeiboot wartete schon, als sie ankamen. Wir haben trockene Sachen in der Kajüte. Die Uniform eines Brigadiers. Sie passt zu deinem Dienstgrad, vielleicht passt sie auch dir. Und die Uniform passte. War erstaunlich. Mir gefallen die goldenen Tressen. Der Bier grinste, als der Arps Boot als kleiner Fleck bei der nächsten Flussbiegung auftauchte. Ist euer Verdächtiger etwa der Arp? Ihr kennt ihn? Ja, wir kennen ihn. Auf dem Wasser kennt ihn jeder. Bist du sicher, dass er euer Mann ist? Wir waren bei ihm, um ein paar Fragen zu stellen. Routinefragen, aber er ist abgehauen. Er ist ein guter Mensch. Ich kenne ihn seit Jahren. Er kauft alte Boote, Wracks und repariert sie. Ein paar alte Männer arbeiten bei ihm. Die Stadtverwaltung interessiert sich für seine Versuche. Und der alte Rolls-Royce? Ja, die gleiche Geschichte. Und das Haus, das er hat, war am Verfallen. Er hat es vollkommen umgebaut und vermietet die 6 unteren Etagen zu vernünftigen Preisen. Als sie bei der Arps Boot ankamen, war es am Ufer festgemacht und von der Arp keine Spur. Krebstra und Dechir ließen sich absetzen, bedankten sich und sahen sich ein wenig in der Gegend um. Der Arp saß auf der Terrasse eines kleinen Cafés. Da drüben. Der Arp trank friedlich seinen Tee. Guten Tag, Mina Flöten. Der Arp lächelte, als begrüßte er alte Freunde. Setzt euch zu mir. Die 3 Männer starrten auf den Fluss und das anfängliche Schweigen verlor seine Spannung. Ich hoffe, du hast dich nicht verletzt. Ich bin nass und schmutzig geworden. Tut mir leid. Der Arp berührte Dechirs Schulter. Ihr seid wegen des Bußgelds gekommen, aber ich werde nicht zahlen. Bußgeld? Ja. Wir sind nicht wegen des Bußgelds gekommen, wir wollen ein paar Fragen stellen. Hélène Carnet ist gestorben. Man hat uns gesagt, sie hätten sie gekannt. Ach so. Ich habe von Elens Tod in der Zeitung gelesen, aber die schrieben, es sei ein Unfall. War es keiner? Vielleicht. Und was ist das für eine Sache mit dem Bußgeld, mein Herr Flöten? Nennt mich ruhig der Ab. Mir gefällt es zwar nicht, aber es hängt mir schon zu lange an. Das Bußgeld ist eine Anhäufung von Strafzetteln wegen falschen Parkens. Ein Konstabel von der Verkehrspolizei ärgert sich über meinen Rolls-Royce und bepflastert meinen Wagen beim geringsten Anlass mit Strafmandaten. Das ist persönliche Gehässigkeit. Wir müssen dich verhören. Wo wollen wir es machen? Nicht hier. Wir fahren zu mir nach Hause. Er rief das Mädchen und zahlte. Brigadier, das mit deinem Sturz tut mir aufrichtig leid. Ich dachte, die Verkehrspolizei hat euch geschickt und diesen Unsinn habe ich satt. Es war ein Missverständnis. Ich bitte dich um Entschuldigung. Nimmst du sie an? Vielleicht. Ja, bleibt mir ja nicht viel übrig. Der Kommissaris und Cardoso mussten eine ganze Weile vor der Haustür warten, während Frau de Bray sie durch den Spion beäugte und mit sich rang, ob sie öffnen sollte oder nicht. Sie werden uns einlassen müssen. Mein Mann sagt... Ja, aber in diesem Fall ist ein Verbrechen geschehen. Und die Polizei muss Ermittlungen anstellen. Ja. Würden Sie dann bitte eintreten? Ich hoffe, Sie werden es meinem Mann erklären, sobald er kommt. Sie wurden in ein Zimmer zum Garten hingeführt. Auf dem Teppich lag ein Kater von enormen Proportionen mit einem schrecklichen, kantigen Kopf, hellorange auf der einen, tiefschwarz auf der anderen Seite. Ein erstaunliches Tier, meine Frau. Ja, aber er wird alt und ist jetzt auf einem Auge blind und nicht sehr gesund. Mein Mann ist deswegen sehr beunruhigt. Wir haben ihn seit 14 Jahren. Tobias ist wie ein Kind. Mefrau de Bré bot Tee an. Sie wissen, warum wir gekommen sind, Mefrau de Bré. Ja, Minier, wegen Paul. Mir tut es so leid. Ich weiß nicht, was in meinen Mann gefahren ist. Sie hörten das Drehen eines Schlüssels in der Haustür. Minier de Bré kam herein. Er gab einen Seufzer von sich. Der Seufzer schien endlos zu sein. Weshalb sind Sie gekommen? Um Ihr Geständnis zu bekommen. Der Richter wird dann milder gestimmt sein. Der Richter? Ja. De Bré starrte auf den Fußboden. Seine Hand lag schlaff auf dem Rücken des Katers. Mir tut es leid. Hilft das, wenn ich sage, dass es mir leid tut? Aber warum wollten Sie Paul umbringen? Tod durch Arsenvergiftung ist sehr unangenehm. Es gab keine andere Wahl. Paul ist ein junger, starker Hund. Und Tobias kann nur auf einer Seite sehen. Der dumme Kater begreift nicht, dass die Gärten in der Umgebung anderen gehören. Paul war seit einer Weile darauf aus, Tobias umzubringen. Ich muss Ihre Aussage niederschreiben, mein Herr. De Brés Stimme war eintönig. Cardoso schrieb hastig mit, während die Stimme leierte. Als sie wieder in ihrem Wagen saßen, lag bei der Zentrale eine Nachricht für den Kommissaris. Gabriel Carnet hatte angerufen. Sie hatte unter der Matratze ihrer Mutter 100.000 Gulden gefunden. Cardoso, geh du zu Gabriel und stell die Einzelheiten des glücklichen Fundes fest. Ich fahre zu der Erbsadresse und sehe mal, was Rebstra und Dechir machen. Als er vor dem Haus unter einer Reihe Ulmen parkte, die den Sturm überlebt hatten, legte der Erbsboot gerade an. Während der Erb mit dem Verteuen beschäftigt war, erklärte Dechir ihm, warum er die Uniform trug. Das ist Minna Vleuten, Minna. Minna Vleuten. Das ist unser Chef. Langsam stiegen sie die Treppe in die 7. Etage hinauf. Meine Herren? Der Arp servierte Kaffee. Rebstra stellte seine Fragen präzise und die Antworten der Arps kamen prompt. Ja, ich habe Sie gestern Abend besucht. Am frühen Abend. Warum? Um einen Kredit zurückzuzahlen. Ich hätte von ihr nicht borgen sollen, aber in einem schwachen Moment bat ich Elaine, mir Geld zu leihen. Das war vor 6 Monaten. Und gestern Abend habe ich sie zurückgebracht. Wie viel? 20.000. Sie hat es mir in bar gegeben und ich habe sie in bar zurückgezahlt. Ich hatte sie nicht mehr gesehen, seit sie mir das Geld geliehen hat. Hat sie erwartet? Nein. Hatten Sie den Eindruck, dass sie jemand anderen erwartete? Der Erb stand auf und reckte sich. Ja, sie war sehr gut angezogen, sogar übermäßig aufgeputzt, würde ich sagen. Ich dachte, sie wolle vielleicht noch ausgehen. Schien sie nervös zu sein? Ja, aber ich dachte, es liege am Sturm. Sie redete viel, aber sie hat mich nicht gerade willkommen geheißen. Hat sie Ihnen was angeboten? Nein. Wann sind Sie wieder gegangen? Etwa um 8. Ich bin nur eine Viertelstunde geblieben, höchstens. Ihr Geld ist gefunden worden, Minna Vleuten, von Gabriel Carnet. Sie hat 100.000 Gulden gefunden, Ihre 20.000 und 80.000, die sie vor kurzem abgehoben hat. Haben Sie eine Ahnung, was sie damit wollte? Nein. Sie wurden unter ihrer Matratze gefunden. Ein seltsames Versteck, meinen Sie nicht auch? Schließlich hatte sie einen Safe. Der keiner ist. Der lässt sich mit einem ganz normalen Schlüssel öffnen. Aber ich habe ihr im Schlafzimmer unter einem losen Fußbodenbrett ein Versteck gemacht. Also wenn sie Geld verstecken wollte, hätte sie es dorthin getan. Dechir sah sich um und betrachtete ein Skelett aus Menschenknochen, das an der Wand hing. Der Kopf war ein Rinderschädel, alt und morsch, mit einem klaffenden Loch in der Stirn. Ein Teil des Schädels war mit einer Maske bedeckt, aber die Augenhöhlen und das lange Maul mit den Reihen blassgelber Zähne waren frei geblieben. Was hat diese makabre Konstruktion zu bedeuten? Es war eine Vision, als ich mal betrunken war, vor Jahren. Ich hatte mich sehr betrunken und bin ohnmächtig geworden. Es gab viel zu sehen, obwohl ich es nicht sehen wollte. Die Hauptdarsteller waren außer mir ein menschliches Skelett mit einem maskierten Rinderschädel. Und ein kleiner Junge, der auf einer Ratte ritt. Wen haben wir uns denn da geschnappt? Ich fürchtete mich während der Vision. Aber ich war auch fasziniert. Normalerweise würde ein Mensch versuchen, seinen Ängsten zu entkommen. Mir scheint, sie tun gern das Gegenteil von dem, was man von ihnen erwartet. Ich weiß nicht. Damals hatte ich irgendwie Karriere gemacht und verdiente ziemlich viel Geld. Elaine wollte mich heiraten. Ich mochte sie. Aber ich fuhr nur mit dem Wagen rum, besuchte Kunden, ging abends nach Hause und ruhte mich an den Wochenenden aus. Ich hatte selbstverständlich Freizeitbeschäftigungen. Ich las und malte ein wenig, aber es geschah nichts. Ich trieb einfach dahin. Und Sie waren gelangweilt? Der Arp setzte sich wieder und legte seine großen, starken Hände auf die Knie. Nein, mir schien nur, dass es noch etwas anderes gab. Aber was das andere auch sein mochte, es war einfach furchterregend. Nur noch eine letzte Frage. War Elaine Carnet alkoholabhängig? Ja, ich glaube, mit dem Trinken wurde es immer schlimmer. Ist sie nicht vielleicht deshalb die Treppe runtergefallen? Der Kommissaris stand auf. Das wäre bestimmt die beste Lösung. Cardoso war von Gabrielle im Morgenrock begrüßt worden. Sie wollte gerade duschen. Ich bin gekommen, um Sie nach dem Geld zu fragen, das Sie gefunden haben. Uns fehlen noch Einzelheiten. Der Morgenrock stand etwas offen und er sah ihre Brüste. Er sah auch den kleinen Gegenstand zwischen ihren Brüsten. Einen winzigen Rinderschädel, aus Nussbaum geschnitzt, mit tiefen Augenhöhlen und vorstehendem Maul mit Zähnen. Und auf der Stirn war eine Höhlung, vielleicht ein Fehler im Holz, die ein drittes Auge bildete. Wie haben Sie das Geld gefunden? Beim Saubermachen. Die Scheine lagen unter der Matratze. Sie steckten in einer Zeitschrift. Soll ich sie holen? Ja, bitte. Sein Blick fiel auf ein kleines Gemälde. Es hing in einer dunklen Ecke neben der Couch. Das Brustbild eines jungen Mannes in mittelalterlicher Kleidung. Ein auffallendes Gesicht. Adlernase, große und glänzende Augen, hohe Stirn. Ein typischer Südländer. Italiener oder Spanier vielleicht. Hier. Sie kam mit einer Frauenzeitschrift und schlug sie auf. Gemeinsam zählten sie das Geld. Es waren 100 Scheine zu je 1000 Gulden. 80 waren neu, 20 leicht abgegriffen. Brauchen Sie das Geld als Beweisstück? Nein, ich werde einen Bericht schreiben, das genügt. Als er ging, warf er einen letzten Blick auf das kleine Bild. Es hing über Gabrielles Schlafcouch. Immer wenn sie auf der rechten Seite lag, starrte der junge Mann sie an. De Gier war nach Hause gegangen, um endlich die Uniform loszuwerden. Krebster und der Kommissaris machten Herrn Berchen einen Besuch. Ich kann nicht gut sprechen. Lähmung, wissen Sie? Was ist mit Ihrem Gesicht? Gestern hat das angefangen. Der Spezialist sagte, ich müsse meinen Schädel röntgen lassen. Die haben eine Stelle gefunden, eine weiße Stelle, kalt. Und die sagen, dahinter könne etwas stecken, das sie nicht sehen können. Ist das so schlimm? Es könnte ein Tumor sein. Und ein Tumor würde Krebs bedeuten. Sie sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Morgen muss ich wieder hin. Ich habe meinem Arzt den Bericht gezeigt, aber der wollte auch nichts sagen. Sie sagen nie etwas, wenn Sie Krebs vermuten. Aha. Für eine Weile herrschte Schweigen. Haben Sie gehört, dass Gabrielle 100.000 Gulden unter der Matratze ihrer Mutter gefunden hat? Das hat nichts zu bedeuten. Aber heute kam eine Mitteilung von der Bank, dass sie der Firma den Kredit beschränkt. Seit Jahren stellen sie uns 1 Million zur Verfügung. Jetzt haben sie beschlossen, den Betrag zu halbieren. Ausgerechnet heute mussten sie ja diesen Brief noch schicken mit Worten. Haben die kein Vertrauen zu Ihnen als Firmenleiter? Es scheint so. Berchen zog den Mund nach einer Seite schief. Ich sehe, Sie haben Probleme. Nur noch eine Frage. Haben Sie eine Ahnung, warum Frau Carnet an ihrem Todestag die 80.000 abgehoben hat? Nein, nein. Carnet und Co. schulden Polini diesen Betrag. Ist es nicht so? Ja, aber das hatte mit Elaine nichts zu tun. Wozu sollte sie sich damit befassen? Meinen Sie, dass es da keine Verbindung gibt? Genau. Polini hat Elaine kaum gekannt. Sie machten sich auf den Weg und fuhren zu einem kleinen Chinesen Abendessen. Armer Kerl. Man muss ein besonderes Talent haben, Missverständnisse falsch miteinander zu verbinden. Der Arztbericht weist nicht auf Krebs hin. Da steht nur, irgendwo könnte irgendwas sein. Als sie ankamen, warteten De Gier und Cardoso schon. Beim Essen erzählten sie sich, was sie gesehen hatten. Cardoso berichtete von dem Anhänger und dem Bild, die er bei Gabrielle gesehen hatte. Sie zeigten ihm ein Foto von Francesco und er erkannte darauf den Mann von dem Porträt. Jetzt wussten sie endlich mehr. Es war gelungen, Gabrielle sowohl mit der Arp als auch mit Francesco Pollini zu verbinden. Eine Frau und zwei Männer. Und beide Männer hatten eine sexuelle Beziehung zu der Frau. Es war spät, als der Kommissaris zu Hause ankam. Dort aber hatte Minier de Bray auf ihn gewartet. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so spät belästige. Ich habe eine wichtige Information für Sie. Eine Information? Ja. Sie erinnern sich doch an Paul, den Hund der Canets. Hat die Information mit dem Hund zu tun? Nein, aber mein Anwalt sagte, ich solle sie an Sie weitergeben und... Vielleicht würde ich die schlimme Sache mit dem Hund vergessen, nicht? Ja. De Bray sah sehr erleichtert aus. Er versuchte zu lächeln. Also gut. An dem Abend von Mefrau Canets Tod war ich im Garten und suchte Tobias. In Mefrau Canets Veranda war eine schreckliche Schreierei im Gang. Es waren mehrere Leute. Aber ihre Stimme war am lautesten. Sie war anscheinend ganz außer Kontrolle. Plötzlich ging die Verandatür auf und ich sah sie fallen. Ich glaube, sie ist gestoßen worden, denn ein Mann fiel mit ihr. Er hielt sie fest. Es ging selbstverständlich alles sehr schnell. Und hinter den Verandafenstern sah ich noch eine Silhouette. Ging der Mann wieder ins Haus zurück? Ja. Er hatte offenbar Schmerzen. Er schleppte sich hinauf. Er kam mir nicht sehr groß vor. Danach ging ich wieder ins Haus. De Bray stand auf. Die Sache mit Paul tut mir wirklich leid. Ich weiß auch nicht. Der Kommissaris verabschiedete ihn an der Haustür. Dann fällte er eine Entscheidung. So. Morgen werde ich nach Italien fliegen. Das wird ein hübscher kleiner Trip. Der alte Pollini wartete an der Sicherheitsschranke des Flughafens und trat ziemlich wütend gegen eine leere Streichholzschachtel. Madonna. Einer der Passagiere würde dieser Kommissaris der Stadtpolizei von Amsterdam sein, mit dem er vor 2 Stunden gesprochen hatte. Zum Teufel. Doch Pollinis Lächeln war sanft und charmant, als er dem Kommissaris die Hand gab und ihm die Reisetasche abnahm. Hatten Sie einen guten Flug, Kommissario? Ja, danke. Ich habe geschlafen. Wenige Minuten später saßen sie im Fond einer großen Limousine. Am Steuer saß ein verträumter junger Mann. Pollinis schwermütige Gedanken erfüllten den Wagen. Haben Sie Ihren Sohn heute Morgen gesprochen? Ich habe es versucht, aber ich habe ihn nicht erreicht. Ich wollte von ihm wissen, was so wichtig sein kann, dass ein Kommissario der Polizei von Amsterdam nach Milano kommt, um mich zu sprechen. Sie wissen, was mit Frau Canet passiert ist? Ja. Und Gabrielle Canet? Was halten Sie von ihr, Signor Pollini? Ich kenne sie nicht. Francesco mag sie. Sie muss schön sein, nicht? Ja, das ist sie. Der Kommissaris wurde im Hotel Pollini untergebracht und die beiden Männer verabredeten sich zum Abendessen. Das Essen war ausgezeichnet, der Wein ebenso. Gegen Pollinis guten Geschmack gab es nichts einzuwenden. Schließlich saßen sie beim Café. Haben Sie Ihren Sohn inzwischen erreicht? Oh ja. Und? Hat er nun Hélène Canet umgebracht? Pollini ballte die rechte Hand und drehte sie um. Francesco war sehr aufgeregt am Telefon. Vielleicht hätte ich es ihm irgendwann einmal erzählen sollen, aber die Geschichte ist schon so lange her. Ja, er sei damals in Paris gewesen, um Luxusgüter einzukaufen, die er amerikanischen Offizieren in Mailand verkaufen konnte. Es sei ein Kampf gewesen, damals. Er habe das nötige Kapital verdient, um seine Möbelfabrik zu kaufen. Natürlich habe ich mich in Paris auch amüsiert. Wobei Sie Hélène Canet kennenlernten. Ja. Der Kommissaris sah jetzt alles deutlich vor sich. Ein junger italienischer Geschäftsmann, der mit einer Nachtclubsängerin eine Affäre hat. Aber sie wird schwanger. Aber geheiratet haben Sie Hélène nicht. Wie konnte ich? Ich musste an die Zukunft denken. Ich habe damals Verbindungen gebraucht. Ich habe die Tochter eines Textilienherstellers geheiratet. Der junge italienische Geschäftsmann verkrümelt sich. Monate vergehen. Die schöne Sängerin singt nicht mehr. Sie sitzt in Amsterdam und beobachtet, wie ihr Bauch immer dicker wird. Sie schreibt Briefe, aber bekommt keine Antwort. Francesco glaubt also, wir würden ihn ins Gefängnis stecken. Eines Tages kommt eine Antwort auf einem Geschäftsbogen der Firma Pollini. Es ist kein Liebesbrief. Er vermeidet das Thema Schwangerschaft oder Heirat. Angeboten wird eine Geschäftsvertretung für Möbel. Was können Sie meinem Sohn beweisen, Kommissario? Das Lächerliche war, dass die Firma Carnet und Co. zusammen mit Gabriel geboren wurde. Wir können Ihrem Sohn genug beweisen. Der Richter wird ihn verurteilen. Warum nehmen Sie ihn da nicht fest? Ihr Sohn muss gestehen, Signore. Er muss von sich aus zu uns kommen und sagen, wie und was und warum er es getan hat. Weshalb? Weil es besser für ihn ist. Er wollte nicht vorsätzlich den Tod von Hélène. Er ist zornig geworden und hat sie gestoßen, mehr nicht. Papa Pulini war zwar sehr geschäftstüchtig gewesen, aber er hätte besser Hélène geheiratet. Dann hätte Francesco die frühere Geliebte seines Vaters nicht die Treppe zum Garten hinuntergestoßen. Wenn Francesco gesteht, schickt der Richter ihn ins Gefängnis. Für wie lange? Gabriel war mit in dem Zimmer gewesen und hatte gesehen, wie ihr Geliebter und Halbbruder ihre Mutter umbrachte. Es war ein provozierter Totschlag. Nicht sehr lange. Jahre? Monate. Es gibt mildernde Umstände. Aber er muss zu uns kommen und muss sagen, was er getan hat. Hélène Carnet, schlampig und angemalt, um die Folgen von Einsamkeit und Enttäuschungen zu verdecken, höchstwahrscheinlich betrunken, zornig und rachsüchtig, hatte Francesco in seinem Hotel angerufen. Francesco war wegen seiner 80.000 Gulden gekommen. Und dann hatte sie ihm erzählt, dass Gabriel seine Halbschwester sei. Und außerdem habe sie viele Männer und mache sich einen Dreck aus ihm. Sie stellen mir eine Falle. Francesco wollte sein Geld. Er war auf Hélène zugesprungen, hatte es ihr aus der Hand gerissen und sie zur Tür zum Garten gestoßen. Sie stellen mir eine Falle, ja? Woher wollen Sie überhaupt wissen, dass Gabrielle die Tochter von Pulini ist? Welches Motiv Gabrielle auch gehabt haben mag, sie hatte aufgeräumt, das Glas beseitigt, alles abgewischt und Francesco ins Hotel zurückgeschickt. Sie hatte nicht die Polizei gerufen, sondern die Ambulanz, in der Hoffnung, der Tod ihrer Mutter werde als Unfall zu den Akten gelegt werden. Das Porträt dort an der Wand. Ja, das ist Hélène. War Hélène. Vor 30 Jahren. In Paris. Aber Francesco kennt sie so nicht. Er kennt sie überhaupt nicht. Und woher wissen Sie, dass es Hélène ist? Sie vermuten wieder, nicht? Es gibt eine Kopie von dem Porträt. Zwei Porträts, ich verstehe. Das eine behielt Hélène und das andere schickte sie mir. Es kam eines Tages mit der Post. Kein Brief, nichts. Nur das Porträt. Aber woher wollten Sie das wissen? Sie haben es erst gesehen, als Sie hier waren. Jetzt ist es ein Beweis. Die beiden Männer starrten einander ins Gesicht. Sie reisen morgen früh ab, ja? Ja. Ich werde mitkommen. Der Fall war gelöst. Der Kommissaris hatte den Dreien in Amsterdam gesagt, sie sollten ohne ihn nichts Entscheidendes unternehmen. So hatte jeder auf eigene Faust ein paar Ermittlungen angestellt. Jetzt warteten sie auf ihren Chef. Das Telefon klingelte. Krebstra nahm ab. Ein Dr. Having war am Apparat. Krebstra? Ja, wissen Sie, ich mache mir Sorgen um einen Patienten, einen Mynheer Bergen. Sagt Ihnen der Name etwas? Ja, durchaus. Wissen Sie, ich wende mich direkt an Sie, weil er mir von Ihren Ermittlungen im Fall Carnet erzählt hat. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mynheer Bergen hatte heute Vormittag in meiner Praxis einen Nervenzusammenbruch und ist gegangen, bevor ich die Möglichkeit hatte, ihn zurückzuhalten. Hat er gesagt, wohin er wollte? Nein. Meine Sprechstundenhilfe behauptet, der Patient habe erregt Selbstgespräche geführt. Von Polizei und Umbringen war da die Rede. Und er habe immer wieder auf seine Tasche geklopft. Es sei möglich, dass er eine Schusswaffe bei sich habe. Erzählen Sie weiter, Doktor. Der Bericht des Arztes war klar. Der Befund war negativ, kein Tumor. Der Patient habe in einem kleinen Raum neben dem Sprechzimmer gewartet. Bedauerlicherweise sei die Tür etwas offen gewesen. Dr. Having hatte einen Kollegen angerufen, um mit ihm die Ergebnisse der Untersuchung eines anderen Patienten zu erörtern. Bergen konnte hören, was Sie am Telefon sagten. Leider. Ja, ich hätte mich vergewissern müssen. Es ist ein äußerst bedauerliches Versehen. Er habe zu seinem Kollegen gesagt, der Untersuchungsbefund sei so eindeutig, dass er dem Patienten kaum mehr als eine Woche zu leben gäbe und eine Operation sinnlos sei. Wir dürfen also annehmen, dass Bergen Ihr Urteil auf sich bezogen hat. Ja, mir tut das sehr leid. So etwas ist noch nie vorgekommen. Mynheer Bergen fehlte nichts. Wir haben 3 Untersuchungen an ihm vorgenommen, alle mit negativem Befund. Er hat eine Entzündung des Gesichtsnervs, die von selbst heilt. Vielen Dank, Doktor, dass Sie uns unterrichtet haben. Er legte auf. De Gier hatte über den Nebenanschluss mitgehört. Fahndung auslösen. Meinst du nicht auch? Krebstra veranlasste die Fahndung. Der Kerl hat sich geirrt, wie er nur konnte. Er hat überhaupt nichts. Aber er hat nicht mal die Geduld zu warten, bis der Arzt aus seinem Sprechzimmer kommt. Er hatte sich eingeredet, dass er an Gehirnkrebs leidet und nur noch eine Woche zu leben hat. Und jetzt streift er durch die Gegend. Ein Durchgedrehter. Mit einer gefährlichen Waffe. Ach, du liebe Zeit. Adjutant Krebstra? Zentrale. Wir hatten einen Anruf von einer Streife. Eine Adresse am Amsteldeig. Ein Schuss war dort gefallen. Die Konstable brachen die Wohnungstür auf und fanden Blut auf dem Fußboden. Aber es war niemand dort. Die Wohnung gehört einem Minherr Vlöten. Wir werden hinfahren. Sie nahmen ihren Wagen, aber fuhren nicht los. Krankenhäuser. Der Ab ist verletzt, hat einen Wagen. Vielleicht kann er noch fahren. Universitätskrankenhaus, da werde ich hinfahren. Das Wilhelmina-Spital ist vielleicht näher, aber man bleibt im Verkehr stecken. Stell die Sirene an. Auf dem Parkplatz des Krankenhauses stand der Arps Rolls-Royce, glänzend und prächtig in seiner Einmaligkeit zwischen all den schlammbespritzten Mittelklassewagen. Die Schwester in der Notaufnahme zeigte ihnen den Weg und sie fanden das Opfer auf einem Plastikstuhl in einem kleinen weißen Zimmer. Gabriel saß auf dem Bett und baumelte mit den Beinen. Sehr gut. Vor einer Stunde wurde ich angeschossen und jetzt seid ihr schon hier. Die unfehlbare Kripo. Krebstra grinste. Mir geht's ganz gut. Eine unbedeutende Wunde. Wer war es? Der Arp drehte sich eine Zigarette. Wer? Ein mieser Mensch. Seinen Namen sage ich nicht. Er hat schon genug Schwierigkeiten. Manchmal übertreibst du es, weißt du? Wer war es? Berchen. Er kam in die Wohnung gestürzt und wedelte mit einer Kanone. Aber was hat Berchen gegen der Ab? Dass Gabriel bei mir war, machte die Sache nicht gerade leichter. Gabriel hatte nichts an und ich nur ein Handtuch umgebunden. Berchen stand da und schrie los. Aber er war viel zu aufgeregt, um richtig zu zielen. Trotzdem traf mich die Kugel und ich ging zu Boden. Vermutlich hat er gedacht, er hätte mich erledigt und ist weggerannt. Sehr komisch. Und selbstverständlich ist es meine Schuld. Francesco hat mich gestern Abend angerufen und ebenfalls beschimpft. Als wäre es meine Schuld, dass ich seine Halbschwester bin. Er hat vergessen, dass ich ihm geholfen habe. Aber ich helfe keinem mehr. Haben Sie mit Minherr Berchen etwas gehabt? Was heißt hier etwas gehabt? Wir waren zusammen auf Geschäftsreisen und hatten vielleicht ein bisschen zu viel getrunken. Das ist lange her, über ein Jahr. Aber er gab an damit. Er machte so viel Aufhebens davon, dass seine Frau es erfuhr und ihn schließlich verlassen hat. Wir müssen Berchen finden. Wo? Ja, wo? Du kennst den Mann doch ziemlich gut. Kannst du dir denken, wohin Berchen gehen würde, wenn er in ernsten Schwierigkeiten ist? Ja, vielleicht weiß ich es. Ja, wo? Er hat mich mal überrascht. Wir kamen mit seinem Wagen von der Fahrt zurück und hatten uns verspätet. Sollte pünktlich zum Abendessen zu Hause sein. Als wir uns der Stadt näherten, war es schon 7. Er sagte, seine Frau würde nicht auf ihn warten und bog von der Fernstraße ab. Wir fuhren zum kleinen Dorf am Fluss, aßen dort zu Abend, tranken was und machten später einen Spaziergang. Ihr habt den Ort nicht zufällig gefunden? Nein, er kannte den Ort. Er war früher schon dort gewesen. Er erzählte, sein Vater habe ihn manchmal in das Dorf mitgenommen. Und wir kamen schließlich zu einem kleinen Friedhof, sehr alt, voll moosbewachsener Grabsteine. Es schien an dem Abend sehr ruhig zu sein, anders als sonst. Wie heißt das Dorf? Ness. Ness an der Amstel. Nur ein paar Häuser, die Kirche und die Kneipe. Ness ist nur eine Viertelstunde von hier entfernt. Vielleicht kommen wir noch zur rechten Zeit. Was für eine Waffe hat Berchen benutzt, Ab? Ein Revolver. Er hat nur einen Schuss auf dich abgegeben? Ja. Also hat er noch 5. Dann wollen wir mal. Unterwegs meldete sich über Funk der Kommissaris, der von seiner Reise zurück war. Der alte Polini ist jetzt im Hotel und spricht mit seinem Sohn. Ich erwarte, dass Francesco im Laufe des Tages kommt, um seinen Frieden mit uns zu machen. Diese Seite des Falles dürfte nun erledigt sein. Und ihr seid schon fast im Mist, sagst du. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass Berchen so völlig außer sich geraten könnte. In Ness sahen sie Berchens Wagen neben der verfallenen Mühle. Aber in der Kneipe fanden sie ihn nicht. Die Sonne hing unter dem zerfetzten Rand schwerer Wolken. Sie machten sich auf zum Friedhof. Ein Falke hing über den Wiesen und rüttelte. Der Arp zeigte nach vorn. Der Friedhof. Hier haben wir keine Deckung, er kann uns sehen. Patronen fuhren mit einem Knacken in die Kammer der Polizeipistolen. Der Chier sprintete auf einen hohen Grabstein zu. Als er den Grabstein erreichte, krachte der erste Schuss. Berchen! Kommen Sie da raus. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Sie haben Dr. Hafing falsch verstanden. Ihnen fehlt nichts. Sie haben keinen Tumor. Hören Sie! Keinen Tumor! Dachir sprang auf und warf sich hinter einen Grabstein neben Khaibstra. Ein zweiter Schuss fiel. Schwer festzustellen, woher der Schuss kam. Aber er muss wohl dort drüben sein. Dachir bewegte sich und verleitete Berchen zu einem weiteren Schuss. Wo? Dort, bei dem verdammten Schwanz. Schwanz? Khaibstra zeigte auf einen reich verzierten Phallus, auf dessen zerbröckelnder Spitze ein Büschel welkes Gras wuchs. Er war fast 2 Meter hoch und thronte auf einer großen Granitplatte. Wie viele Patronen hat er noch? 2. Khaibstra nahm einen Stein und warf ihn zwischen die Löwenmäuler, die eine vielgestaltige Ruine eingestürzter Grabgewölbe zierten. Wieder krachte der Revolver. Hören Sie auf, der Narren zu spielen! Kommen Sie raus! Wir wollen Ihnen helfen! Lasst mich in Ruhe! Khaibstra sah, wie Dachir sorgfältig zielte und schoss. Unmittelbar darauf kam die Antwort des Revolvers. Ich habe ihn erwischt am Arm. Er hat keine Patronen mehr, komm. Sie rannten los, aber Khaibstra stolperte. Dachir blieb stehen, um ihm zu helfen. So ein Mist! Sie kamen noch gerade rechtzeitig bei Berchen an, um zu sehen, wie er sich den Revolver an die Schläfe drückte. Sie riefen beide, aber der Schuss übertönte ihre Worte. So ein Mist. Dachir schaute weg. Als er sich umdrehte, sah er, wie der Kommissaris den Weg heraufgeeilt kam. Sie brauchen nicht zu rennen, mein Herr. Es ist alles vorbei. Der Kommissaris kniete nieder und untersuchte Berchens Kopf. Schade. Der Kopf muss innen schlimm kaputt sein. Er ist mausetot, mein Herr. Das ist klar. Aber das noch was. Der Fall geht weiter. Es war genau eine Woche später und schon nach Mitternacht. Der Kommissaris hatte Khaibstra und Dachir zugehört und sie hatten zusammen eine Flasche eiskalten Genever geleert. Sehr schön. Ich habe euch lange nicht mehr zusammenspielen gehört. Ich würde gerne noch etwas über Dr. Hafing erfahren, mein Herr. Ein habgieriger Mensch. Es ist erstaunlich, dass Fachärzte mit hohem Einkommen so habgierig und auch so dumm sein können. Er sagte, er wende seine kleinen Tricks an, weil er die Einrichtung seiner Praxis bezahlen müsse, diese computergesteuerten elektronischen Apparate, die er für seine Gehirnuntersuchungen benötige. Er versicherte, diese Ausrüstung diene der Menschheit. Ist so Unsinn. Unsere Krankenhäuser haben schon zu viele Apparate. Wozu brauchen wir Privatkliniken, wenn dadurch bereits vorhandene Ausrüstungen verdoppelt werden? Der Kommissaris macht eine schwache Bewegung mit der Hand. Der gute Onkel Doktor war so leicht hereinzulegen. Ich habe einen Neurologen gebeten, eine Aufnahme von meinem Kopf zu machen. Mein Kopf wies keine Verkalkungen auf. Und dann bin ich als Patient zu Hafing gegangen. Er sagte, er müsse eine Aufnahme von meinem Kopf machen. Er machte eine und zeigte sie mir. Eindeutig. Da war ein weißer Fleck. Fälschung und Betrug. Am nächsten Tag habe ich ihn festgenommen. Er und ein paar seiner Kollegen manipulieren die Unwissenden, indem sie mit deren Ängsten ihr Spiel treiben. Ein altes Spiel des Arztberufs. Ein sehr altes Spiel. Warum? Warum das alles? Warum, warum, warum? Das wird nie ein Ende haben. Sie hörten Der blonde Affe. Kriminalhörspiel nach dem Roman von Jan-Willem van de Wetering. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Hans-Peter Hallwachs, Kommissaris Wolfgang Büttner, Khaibstra Charles Wirz, Dachir Matthias Ponier, Cardoso Andreas Mannkopf, Gabriel Carné Monika Bleibtreu, Berchen Hans Timmerding, der Arp Christian Brückner und Fritz Bachschmidt, Friedrich von Bülow, Hanna Burgwitz, Helene Elka, Carola Erdin, Fausto Guarnieri, Paul Albert Kumm, Wolfgang Schwarz, Bert Wesselmann und andere. Ton Roland Seiler, Schnitt Regine Schneider, Aufnahmeleitung Johannes Hertel, Bearbeitung und Regie Peter Michel Ladiges. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1984. Dramaturgie Dieter Hirschberg.